Am 30. Juni und 1. Juli berichteten die Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Sender und Internet-Homepages von Russland, Japan, Bulgarien, Indien, Nepal, Indonesien und der Demokratischen Republik Kongo über die Stellungnahme des Sprechers des TVIAK-Außenministeriums dazu, dass die feindseligen Handlungen der USA gegen die TVIAK immer bösartiger werden.